Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit improvisierter Musik. Am Mikrofon ist Michael Frank. Ice dust. Live-Musik aus dem Crocodile Café in Seattle. Es ist der 8. Oktober 2000. Jedes Bandmitglied hat an den Nummern, die sie an diesem Abend spielen, mitkomponiert, nicht Monate, Tage oder Minuten vor dem Konzert, sondern im Augenblick des Spielens, von Sekunde zu Sekunde immer wieder. Vielleicht besteht der Kompositionsbeitrag darin, einen Rhythmus vorzugeben oder eine Grundtonart, oder darin, einen nicht so überzeugenden Gedanken schnell und elegant wieder auszublenden oder einfach gar nichts zu spielen, weil die Töne der anderen schon spannend genug sind. Solche Improvisationen können zu musikalischen Höhenflügen werden, sie können Neuland entdecken, sie beinhalten natürlich auch das Risiko, auf dem Weg dorthin schon mal ins Stolpern zu kommen. Kollektivimprovisationen waren hierzulande einmal die Spezialität von Can. Die Band, die gerade zu hören war, heißt Damo Suzuki's Network. Damo Suzuki war Anfang der 70er Jahre Mitglied des vielleicht einflussreichsten Lineups von Can. Den improvisatorischen Ansatz verfolgte Damo Suzuki auch nach seinem Comeback Mitte der 80er Jahre weiter. Zuerst stieg er bei der Stollwerk-Hausband Dunkelziffer ein, später tourte er mit eigenen Bands. Damo Suzuki's Network hat ein eigenes gleichnamiges Plattenlabel. Die zahlreichen Veröffentlichungen sind allesamt Live-Mitschnitte von Konzerten aus Europa, den USA und Japan. Metaphysical Transfer heißt das Album von Damo Suzuki's Network, von dem die erste Nummer dieser Soundcheck-Folge kam. Manager Cinderella heißt der Track. Thank you. Viel improvisierte Musik gibt's heute Nacht zu hören in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Schätzungsweise 7 bis 8 der letzten 10 Minuten waren Improvisationen. Und zwar über 2 verschiedene vorgegebene Bassriffs. Eine freie Einleitung gab's auch noch und zwischendurch und am Schluss einige vertrackte, auskomponierte Ensemble-Passagen. Fat Mama nennt sich die Band, Yid Panther heißt der Track. Zu finden auf einem Sampler von Shanaki Records. Help Us Get High heißt er und er präsentiert 9 stilistisch recht unterschiedliche Bands, die aber alle der sogenannten Jam-Band-Szene zugerechnet werden. Der Name sagt es schon, diese Bands haben eine Vorliebe für ausgedehnte Improvisationen. In den USA waren Bands wie Quicksilver Messenger Service und Grateful Dead die ersten Träger der olympischen Flagge der Improvisation. Seit Punk, New Wave etc. waren wieder eher knappe Schläge erwünscht, allein die Dead blieben auf Improvisationskurs, so mochte es zumindest eine Zeit lang scheinen. Der Erfolg der US-Band Fish war dann vielleicht das erste deutliche Zeichen, dass die Lust am Improvisieren weder dem Publikum noch den Musikern vergangen ist. Verbunden ist all das mit sozialen Aktivitäten, wie sie auch bei Deadheads beliebt sind. Das Mitschneiden von Konzerten und der Tausch von Tapes mit anderen Sammlern. Wo viel improvisiert wird, gleicht ein Konzert eben nicht, wie ein Ei dem anderen, schon gar nicht der letzten Studioplatte. Die Sammlung mit Tracks von 9 Jam-Bands aus den USA erschien 1999 bei Shanaki Records. Help Us Get High heißt sie und zu hören war eine Nummer von Fat Mama. Und das ist ein Oktett aus Boulder, Colorado. Die Band hat auch eine eigene Website, die heißt überraschenderweise genauso wie die Band, nur wird Fat Mama in einem Wort geschrieben und dahinter steht der bekannte Punkt und Komm. Um improvisierte Musik geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk.

Musik, die in den letzten knapp 13 Minuten hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk zu hören war, wurde in Amsterdam und Köln aufgenommen. Das erste Stück Kammermusik, das instrumentale Trio für Mellotron, E-Bass und Geige, ist eine Improvisation von drei Vierteln des 73er Lineups von King Crimson, Robert Fripp, John Wetton und David Cross. King Crimson spielten am 23. November 1973 im ehrwürdigen Konzertgebäude in Amsterdam. Mehr von diesem Konzert in der zweiten Soundcheck-Stunde ab 2.05 Uhr. Das Klavier-Gesang-Duo nach dem Trio war ein Ausschnitt aus einer etwa 50-minütigen Improvisation von Keith Tippett und Julie Tippett. Sie wurde Mitte der 90er Jahre im Kölner Stadtgarten mitgeschnitten. Couple in Spirit 2 heißt die CD von diesem Konzert. Der Pianist Keith Tippett hat einmal für Musik, die vollständig improvisiert wird, auf keinen Absprachen beruht, den Begriff geprägt Spontankomposition, vielleicht auch um der Assoziation des bewusstlosen Drauflosspielens zu entkommen, die manchen bei dem Wort Improvisation in den Sinn kommt. Keith Tippett war übrigens gelegentlicher Gastpianist bei King Crimson. Möge Musik nie bloß eine weitere Art, Geld zu verdienen werden, ist Keith Tippetts Motto. Thank you. Das war eines der frühesten Tondokumente eines Gitarristen mit einer radikal eigenen Sprache. Die kurzen, oft Dissonanzen und punktuellen Klänge, Flageolets und sperrigen Tonballungen von Derek Bailey sind unverkennbar, wenn man ihnen einmal begegnet ist. Bei seinen vielen Solo-Improvisationen oder in diversen Ensembles vom Duo aufwärts. Insofern war das gerade auch ein eher untypisches Stück von Derek Bailey, Improvisation on Guitar Piece No. 2, zu finden auf einer Derek Bailey CD, die John Zorn letztes Jahr auf seinem Zadig-Label veröffentlicht hat. Pieces for Guitar heißt die CD. Die Improvisation, die gerade zu hören war, wurde ursprünglich nur für Baileys private Studien und Übungszwecke mitgeschnitten. 1967 war das, Derek Bailey war 37 Jahre alt. Derek Bailey spielt schon seit Jahrzehnten grundsätzlich keine mehr oder weniger festgelegten Kompositionen mehr. Improvisation ist das Zentrum seines musikalischen Lebens. Sein Buch zum Thema ist äußerst lesenswert. Es erschien erstmals 1980 und ist inzwischen nicht nur ins Deutsche, Holländische, Italienische und Japanische übersetzt worden, sondern auch noch ins Spanische, Türkische und in die französische Sprache. Zweimal der Schlagzeuger David Moss in Duo-Improvisation. Zuerst mit dem englischen Sänger Phil Minton und gerade mit dem Berliner Gitarristen Michael Rotlach. Das Duo mit Minton erschien 1998 auf dem Moss-Album Time Stories. Es trägt den Titel Grown Man, ein Wortspiel um erwachsene Männer und ächzende und stöhnende Männer. Möglich dank des gleichen Klangs von dem englischen Adjektiv grown und dem Verb to groan. Das Duo mit Michael Rotlach erschien vor etwa 2 Jahren auf der CD Fragmentary Blues, A Question of Doing It heißt der Track. Der US-Amerikaner David Moss mit Wohnsitz Berlin ist seit Jahrzehnten als improvisierender Musiker unterwegs. 1995 erschien ein Album, auf dem er Geschichten von diesen Reisen erzählt. Auf der Hülle der CD Moss Tales heißt es, jedes Stück ist ein erster Take, es gibt keine Overdubs, keine Schnitte, alles ist live. Und im Booklet der CD schreibt David Moss, fast von Anfang an waren Moss Tales eine Überraschung für mich. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass ich so etwas könnte. Spielen, singen, sprechen, halb Deutsch, halb Englisch, im gleichen Moment Geschichten erzählen und Musik machen, improvisieren. Mit meiner Erinnerung an diese witzigen Erlebnisse als einziger Sicherheit. Gott, ich habe in so vielen verschiedenen Situationen gespielt und immer das Reaktion von Leuten ist immer andere und ja, jeden Staat, jeden Land hat ein anderes Gefühl und ich habe fantastische Konzerte gespielt in Italien zum Beispiel in einer kleinen Stadt in der Nähe von Vicenza und das Organizer hat gesagt, David, wir spielen in einer, you know, einer Park, you know, in Zentrum, the center of diese kleine Stadt. Und Leute kommen für ein Spezialkonzert und ich sage, okay, gut, kein Problem. So, wir gehen nach diesem schönes Park und es wirklich war ein Fußball Field oder ja und Field oder ja und ich habe Field oder ja gedacht und wie kann ich in diese gedacht und diese Situation diese Leute, das Publikum sitzt draußen 70 Meter von der Bühne und es ist so schwierig zu Kontakt machen mit Leute und okay so. Und dann kamen die Leute und they were young ones, they were young, got young. And there were some also kind of old men with canes walking around, you know, like kind of they had tip-tap, okay, like that. And it was a really mixed group, so many different kinds of people, all ages, you know, from, vielleicht 4 Monate alt und ja, 80 Jahre alt. Oh mein Gott, wie kann ich an Musik spielen mit so vielen verschiedenen Leuten? So, ich versuche, Stil zu finden, dass die Leute kann etwas Spaß mitmachen. Also, ich habe diese ganze schöne Loop gemacht, ja. Und dieser Loop war schön, ich hatte meine Augen geschlossen und es hat ein gutes Gefühl und plötzlich ich höre diese andere Stimme, er sagt, und dann eine andere Stimme. Mehr und mehr und ich habe keine Ahnung, was ist was. Ja, ich muss mein Augen offen und die Leute 70 Meter vorne, ja, sie sind alle singen zusammen, diese alten und jungen Leute. Es war so schön für sie. Sie muss singen, so wir alles zusammen. Ja, nee, hab ich Eine Aufnahme des Senders Freies Berlin, anno 1995. David Moss mit dem Stück Vicenza von dem Album Moss Tales. Um die Freuden improvisierter Musik geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk, auch nach den Nachrichten, noch bis 3 Uhr. Bis zu den Nachrichten aber jetzt noch einmal Gelegenheit, Damo Suzukis Network beim spontanen Komponieren zuzuhören. Es ist der 11. Oktober 2000. Und Damo Suzukis Network spielen im kanadischen Vancouver, im Club Richards on Richards.